Abschnitt 4 aus David Copperfield, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 41. Kapitel: Doras Tanten. Endlich kam eine Antwort von den beiden alten Damen. Sie empfahlen sich bestens Mr. Copperfield und benachrichtigten ihn, dass sie seinen Brief in die reiflichste Erwägung gezogen, und zwar mit Rücksicht auf das Glück beider Teile, ein Ausdruck, der mir etwas beunruhigend vorkam, nicht nur, weil sie ihn schon bei Erwähnung des früher berührten Familienzwistes gebraucht hatten, sondern auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass herkömmliche Phrasen eine Art Feuerwerk sind, das leicht losgeht und dabei eine Verschiedenartigkeit von Gestalten und Farben annimmt, die sein ursprüngliches Aussehen gar nicht rechtfertigt. Die beiden Miss Spenlow fügten hinzu, dass sie sich enthalten müssten, durch briefliche Vermittlung ein Urteil über den Gegenstand von Mr. Copperfields Mitteilungen auszusprechen, aber dass sie sich glücklich schätzen würden, mit Mr. Copperfield über diesen Gegenstand zu sprechen, wenn er ihnen an einem bestimmten Tage die Ehre erweisen wollte, sie vielleicht in Begleitung eines vertrauten Freundes zu besuchen. Auf diesen Brief antwortete Mr. Copperfield sofort mit der größten Ergebenheit, dass er die Ehre haben werde, an dem bestimmten Tage den beiden Damen seine Aufwartung zu machen, und zwar ihre gültige Erlaubnis benutzend in Begleitung seines Freundes Mr. Thomas Traddles vom Inner Temple. Nach Absendung dieser Botschaft geriet Mr. Copperfield in die größte Gemütsaufregung und verblieb in derselben, bis der Tag da war. Meine Bedrängnis wurde nicht wenig dadurch vermehrt, dass ich in dieser verhängnisvollen Krise der unschätzbaren Dienste der Miss Mills beraubt war. Aber Mr. Mills, der mir immer etwas zum Verdruss tat, oder es kam mir wenigstens so vor, und das war dasselbe, hatte seinem Benehmen die Krone aufgesetzt und den Entschluss gefasst, nach Ostindien zu gehen. Was wollte er in Ostindien? Warum anders sollte er nach Ostindien reisen, außer mir zum Verdruss? Freilich hatte er mit keinem anderen Teile der Welt etwas zu tun, und sehr viel mit diesem, denn er war ganz mit dem ostindischen Handel beschäftigt, was das immer sein mochte. Ich selbst hatte in Betreff des ostindischen Handels eine fantastische Vorstellung von goldenen Schals und Elefantenzähnen, war in seiner Jugend in Kalkutta gewesen und wollte sich jetzt wieder als Chef des dortigen Hauses da selbst niederlassen. Aber das kümmerte mich nicht. Jedoch kümmerte es ihn so viel, dass er nach Ostindien reiste und Julia ihn begleitete. Dass Julia auf das Land reiste, um von ihren Verwandten Abschied zu nehmen, und dass das Haus mit einem vollkommenen Anzuge von Anzeigen beklebt wurde, welche meldeten, dass es vermietet oder verkauft und dass der Hausrat, die Wäschrolle mit eingeschlossen, versteigert werden solle. So war hier wieder ein neues Erdbeben, dessen Opfer ich wurde, ehe ich mich von der Erschütterung des Vorhergegangenen erholt hatte. Ich wusste nicht recht, wie ich mich an diesem wichtigen Tage kleiden sollte, denn ich war geteilt zwischen dem Wunsche, einen vorteilhaften Eindruck zu machen, und der Befürchtung, etwas anzulegen, was meinen streng praktischen Charakter in den Augen der beiden Miss Spenlow beeinträchtigen könnte. Ich bemühte mich, einen glücklichen Mittelweg ausfindig zu machen. Meine Tante nannte den Anzug gelungen, und Mr. Dick warf Traddles und mir des Glückes wegen einen Schuh nach, als wir die Treppe hinabgingen. Als einen so vortrefflichen Menschen ich Traddles kannte und so herzlich ich ihm zugeneigt war, konnte ich doch nicht umhin, bei dieser delikaten Gelegenheit zu wünschen, dass er sich nie gewöhnt hätte, sein Haar so entsetzlich in die Höhe zu bürsten. Es gab ihm ein so verwundertes Aussehen, ich möchte fast sagen etwas Besenhaftes, was, wie ich fürchtete, uns zum Unglück ausschlagen könnte. Ich nahm mir die Freiheit, auf dem Wege nach Putney Traddles darauf aufmerksam zu machen und ihm zu sagen, wenn er es nur ein wenig glatt streichen wollte. »Lieber Copperfield«, sagte Traddles, indem er den Hut abnahm und sein Haar in allen Richtungen rieb, »nichts würde mir größeres Vergnügen machen, aber es geht nicht.« »Es will sich nicht glätten lassen?«, fragte ich. »Nein«, sagte Traddles, »es lässt sich durch nichts dazu bringen, und wenn ich den ganzen Weg nach Putney einen halben Zentner darauf trüge, so würde es sich in dem Augenblicke wieder aufrichten, wo das Gewicht wieder weggenommen würde. Du kannst dir gar keinen Begriff davon machen, wie hartnäckig mein Haar ist, Copperfield. Ich bin ein wahres Stachelschwein.« Ich muss gestehen, das machte mich etwas verdrießlich, obgleich mich seine Gutmütigkeit freute. Ich sagte ihm, wie sehr ich seine Gutmütigkeit schätzte und meinte, sein Haar müsste allen Trotz aus seinem Charakter genommen haben, denn er besitze keinen. »Oh«, sagte Traddles lachend, »das ist schon eine alte Geschichte, mein armes Haar, sag ich dir. Die Frau des Onkels konnte es nicht ausstehen. Sie sagte, es ärgere sie. Es war mir auch sehr hinderlich, als ich mich zuerst in Sophien verliebte.« »Hatte sie etwas dagegen?« »Sie nicht«, erwiderte Traddles, »aber ihre älteste Schwester, die Schönheit, machte sich immer darüber lustig. Alle Schwestern lachen darüber.« »Sehr hübsch«, sagte ich. »Ja«, entgegnete Traddles in vollkommenster Unschuld, »es ist für uns alle ein wahrer Spaß. Sie behaupten, Sophie besitze eine Locke davon in ihrem Schreibtisch und habe sie in ein Buch mit einem Schloss gelegt, damit sie darin bleibe. Wir spaßen immer darüber.« »Apropos, lieber Traddles«, sagte ich, »deine Erfahrung kann mir einen Dienst leisten. Als du dich mit der jungen Dame, die du eben erwähntest, verlobtest, machtest du da in der Familie einen ordentlichen Heiratsantrag? Kam so etwas vor, wie wir zum Beispiel heute vorhaben?« setzte ich unruhig hinzu. Die Wahrheit zu gestehen, entgegnete Traddles, über dessen aufmerksames Gesicht sich jetzt ein nachdenklicher Schatten verbreitete, »es war bei mir eine ziemlich unangenehme Geschichte, Copperfield. Da nämlich Sophie der Familie so viel nützt, so konnte keine von ihnen den Gedanken ertragen, dass sie jemals heiraten sollte. Sie hatten es geradezu unter sich abgemacht, dass sie niemals heiraten sollte, und nannten sie nur die alte Jungfer. Als ich es daher mit der größten Vorsicht gegen Mrs. Crewler erwähnte, »die Mutter wahrscheinlich«, sagte ich, »die Mutter«, fuhr Traddles fort, »der Vater ist seine Ehrwürden Horace Crewler. Als ich es mit der größten Vorsicht gegen Mrs. Crewler erwähnte, war die nächste Folge, dass sie laut aufschrie und in Ohnmacht fiel. Monatelang durfte ich nicht wieder von der Sache reden.« »Aber endlich brachtest du sie wieder in Anregung«, sagte ich. »Das tat der Vater«, sagte Traddles. »Er ist ein ganz vortrefflicher Mann, musterhaft in jeder Hinsicht, und er zeigte ihr, dass sie sich schon als Christin mit dem Opfer aussöhnen müsse, zumal da es so ungewiss sei, und keinen unchristlichen Hass gegen mich hegen dürfe, und was mich betrifft, Copperfield, ich gebe dir mein Wort, ich kam mir in meinem Verhältnis zu der Familie wie ein Raubvogel vor.« »Die Schwestern nahmen doch deine Partei, Traddles?« »Nun, das kann ich gerade nicht sagen«, gab er zurück. »Als wir Mrs. Crewler so leidlich damit ausgesöhnt hatten, mussten wir es der Sarah sagen. Du weißt wohl noch, Sarah ist die, welche am Rückgrat leidet.« »Jawohl.« »Sie ballte beide Hände«, sagte Traddles, »sah mich mit zornigem Gesicht an, schloss die Augen, wurde leichenblass, dann ganz steif und genoss während zwei Tage nichts als Toast und Wasser mit dem Teelöffel.« »Was für ein garstiges Mädchen, Traddles«, sagte ich. »Oh, ich bitte dich, Copperfield«, sagte Traddles, »sie ist ein ganz gutes Mädchen, aber sie hat so viel Gefühl. Eigentlich ist das bei allen der Fall. Sophie sagte mir später, dass die Selbstvorwürfe, die sie sich gemacht, als sie Sarah wartete, Worte nicht beschreiben können. Dass sie schmerzlich gewesen sein mussten, sagten mir meine eigenen Empfindungen, Copperfield, die gleich denen eines Verbrechers waren. Nachdem Sarah wieder hergestellt war, hatten wir es noch den anderen 8 mitzuteilen, und es brachte in ihnen verschiedene Wirkungen von dem rührendsten Charakter hervor. Die 2 Kleinsten, deren Erziehung Sophie besorgt, haben jetzt erst aufgehört, mich zu verabscheuen. »Jedenfalls haben sie sich jetzt damit ausgesöhnt«, sagte ich. »Ja«, sagte Traddles zögernd, »im Ganzen werden sie sich wohl jetzt darin ergeben haben. Die Sache ist die, wir sprechen gar nicht von der Sache, und meine ungewissen Aussichten sind für sie alle ein großer Trost. Wenn wir einmal heiraten, wird es eine klägliche Szene. Sie wird einem Leichenbegängnis ähnlicher sehen als einer Hochzeit. Und hassen werden sie mich alle, wenn ich sie mit fortnehme.« Sein ehrliches Gesicht, wie er mich mit einem halb ernsten und halb komischen Kopfschütteln ansah, macht jetzt in der Erinnerung einen größeren Eindruck auf mich als damals in der Wirklichkeit, denn ich war jetzt in einen Zustand von so übermäßiger Angst und Zerstreuung geraten, dass ich meine Aufmerksamkeit durchaus auf keinen bestimmten Gegenstand richten konnte. Als wir in die Nähe der Wohnung der beiden Miss Spenlow kamen, stand es mit meinem Aussehen und meiner Geistesgegenwart so schlimm, dass Traddles als sanftes Reizmittel ein Glas Ale in Vorschlag brachte. Nachdem wir diese in einem benachbarten Wirtshaus genossen, führte er mich wankenden Schrittes bis an Miss Spenlows Tür. Ich hatte ein unbestimmtes Gefühl, besichtigt zu werden, als das Mädchen die Tür öffnete und durch eine Vorhalle mit einem Wetterglase in ein stilles, kleines Parterrezimmer mit der Aussicht auf einen hübschen Garten zu wanken. Ferner mich auf ein Sofa zu setzen und Traddles Haar, wie er jetzt seinen Hut abnahm, sich emporbäumen zu sehen, gleich einer jener zudringlichen kleinen Figuren aus Federn, die aus angeblichen Schnupftabaksdosen emporspringen, wenn sie geöffnet werden. Ferner eine altmodische Uhr auf dem Kaminsims picken zu hören und zu versuchen, sie mit dem Pochen meines Herzens in Takt zu bringen, was nicht gelang. Ferner mich im Zimmer nach einem Zeichen von Doras Anwesenheit umzusehen und nichts zu erblicken. Ferner zu meinen, dass Jip einmal in der Ferne bälle und sofort von jemandem beschwichtigt würde. Zuletzt fand ich mich wieder, wie ich Traddles in das Kamin drängte und mich in großer Verwirrung vor 2 vertrockneten kleinen alten Damen verbeugte, die schwarz gekleidet waren und in ihrem Aussehen lebhaft an den verstorbenen Mr. Spenlow erinnerten. »Ich bitte, nehmen Sie Platz«, sagte eine der beiden kleinen Damen. Als ich aufgehört hatte, über Traddles zu stolpern und mich auf etwas gesetzt hatte, was keine Katze war, wie mein erster Sitz, hellten sich meine Augen wenigstens so weit auf, dass ich sehen konnte, dass Mr. Spenlow offenbar der Jüngste der Familie gewesen war. Dass zwischen beiden Schwestern ein Unterschied von 6 oder 8 Jahren im Alter war, dass die Jüngere mit der Leitung der Konferenz beauftragt zu sein schien, denn sie hatte meinen Brief in der Hand und besah ihn manchmal durch ein Augenglas. Sie waren beide gleich angezogen, aber diese Schwester trug sich etwas jugendlicher als die andere. Vielleicht ein wenig mehr Fransen oder eine Brosche oder ein Armband oder eine andere Kleinigkeit dieser Art gab ihr ein lebhafteres Aussehen. Beide waren in ihrem Benehmen sehr straff, zeremoniös, gefasst und ruhig. Die ältere Schwester hatte die Arme über die Brust gekreuzt und saß da wie ein Götzenbild. »Mr. Copperfield, vermute ich«, sagte die Schwester mit dem Brief zu Traddles. Das war ein schrecklicher Anfang. Traddles hatte auseinanderzusetzen, dass ich Mr. Copperfield sei, und ich hatte mich vorzustellen, und sie hatten sich von einer vorgefassten Meinung frei zu machen, dass Traddles Mr. Copperfield sei, und wir waren in der allervortrefflichsten Konfusion. Um die Sache vollzumachen, hörten wir ganz deutlich Jip bellen und wieder beschwichtigt werden. »Mr. Copperfield«, sagte die Schwester mit dem Brief, Ich tat etwas. Vermutlich verbeugte ich mich und war ganz Aufmerksamkeit, als die andere Schwester sie unterbrach. »Meine Schwester Lavinia«, sagte sie, »welche sich auf Sachen dieser Art versteht, wird darlegen, was wir für das Beste zur Beförderung des Glücks beider Beteiligten halten.« Ich entdeckte später, dass Miss Lavinia eine Autorität in Herzenssachen war, weil es früher einmal einen gewissen Mr. Pidger gegeben, der kurzes Whist gespielt und angeblich in sie verliebt gewesen war. Meiner Meinung nach war dies eine ganz willkürliche Voraussetzung und Pidger war von derartigen Gefühlen ganz frei zu sprechen. Wenigstens konnte ich nie erfahren, dass er sich jemals zu denselben bekannt hatte. Aber Miss Lavinia und Miss Clarissa hatten einen Aberglauben, dass er seine Liebe erklärt haben würde, wenn er nicht in der Blüte seiner Jahre, er war ungefähr 60, durch zu starkes Trinken und einen Versuch, sich durch eine gewaltsame Kur in Bath wieder zu heilen, der Welt entrissen worden wäre. Sie hatten sogar einen geheimen Verdacht, er sei an stiller Liebe gestorben, obgleich sein Porträt in dem Hause ihn mit einer roten Nase darstellte, an der heimliche Liebe nie genagt zu haben schien. »Wir wollen nicht von der früheren Geschichte dieses Verhältnisses sprechen«, sagte Miss Lavinia, »unseres armen Bruders Francis Tod überhebt uns dessen.« »Wir waren nicht gewohnt, mit unserem Bruder Francis häufig zu verkehren«, sagte Miss Clarissa, »aber entschiedene Uneinigkeit herrschte nicht zwischen uns. Francis schlug seinen Weg ein und wir den unsrigen. Wir erachteten es für besser, für das Glück aller Beteiligten, es so zu machen. Und es war so.« Jede der beiden Schwestern bog sich ein wenig vor beim Sprechen, schüttelte den Kopf nach dem Sprechen und saß wieder steif aufrecht, so wie sie schwieg. Miss Clarissa bewegte ihre Arme nie. Manchmal trommelte sie darauf mit ihren Fingern, Menuetten und Märsche, glaube ich, aber sie bewegte sie niemals. »Die Stellung unserer Nichte oder ihre vermeintliche Stellung hat sich durch unseres Bruders Francis Tod sehr verändert«, sagte Miss Lavinia, »und deshalb erachten wir die Meinung des Bruders über ihre Stellung ebenfalls für verändert. Wir haben keinen Grund zu zweifeln, Mr. Copperfield, dass Sie ein junger Mann von guten Eigenschaften und ehrenwertem Charakter sind oder dass Sie Zuneigung oder vollkommen überzeugt sind, dass Sie Zuneigung zu unserer Nichte haben.« Ich erwiderte, wie immer, wo ich Gelegenheit dazu hatte, dass niemand jemanden so geliebt habe, als ich Dora liebte. Traddles kam mir mit einem bekräftigenden Gemurmel zu Hilfe. Miss Lavinia wollte fortfahren, als Miss Clarissa, die stets ein Verlangen zu hegen schien, von ihrem Bruder Francis zu sprechen, sie wieder unterbrach. »Wenn Doras Mutter bei ihrer Verheiratung mit unserem Bruder Francis«, sagte sie, »gleich gesagt hätte, dass für die Familie kein Platz am Esstisch da sei, so wäre es besser für das Wohl aller Beteiligten gewesen.« »Schwester Clarissa«, sagte Miss Lavinia, »vielleicht brauchen wir davon jetzt nicht zu sprechen.« »Schwester Lavinia«, sagte Miss Clarissa, »es gehört zur Sache. Mit deinem Zweige von der Sache, von dem du allein zu sprechen berechtigt bist, etwas zu tun zu haben, nehme ich mir nicht heraus. Über diesen Zweig der Sache habe ich eine Stimme und eine Meinung. Es wäre besser gewesen für das Wohl aller Beteiligten, wenn Doras Mutter bei ihrer Verheiratung mit unserem Bruder Francis ihre Ansichten offen herausgesagt hätte. Wir hätten dann gewusst, was wir zu erwarten hatten. Wir hätten dann gesagt, bitte laden Sie uns gar nicht ein, und jede Möglichkeit eines Missverständnisses wäre verschwunden gewesen.« Als Miss Clarissa mit Kopfschütteln fertig war, fing Miss Lavinia wieder an, nachdem sie meinen Brief noch einmal durch ihr Augenglas besehen hatte. Sie hatten beide kleine, helle, runde, funkelnde Augen wie Vogelaugen. Sie waren überhaupt Vögeln nicht unähnlich, denn sie hatten ein rasches, putziges, schütteliges Wesen wie Kanarienvögel. Miss Lavinia fuhr also fort. »Sie bitten meine Schwester und mich um Erlaubnis, Mr. Copperfield, als der anerkannte Bräutigam unserer Nichte hier Besuche abzustatten. Wenn unser Bruder Francis, unterbrach sie Miss Clarissa abermals, sich mit einer Atmosphäre von Dr. Commons und nur von Dr. Commons so umgeben wünschte, wie konnten wir etwas dagegen einwenden? Gewiss nicht, wir hatten kein Recht dazu. Wir sind immer weit entfernt davon gewesen, uns jemanden aufdrängen zu wollen. Aber warum sagt er es nicht offen heraus? Unser Bruder Francis und seine Frau mögen sich ihre Gesellschaft selbst aussuchen. Meine Schwester Lavinia und ich haben auch unsere Gesellschaft. Wir können sie ohne ihn finden, hoffe ich.« Da sie sich mit diesen Worten an Traddles und mich zu wenden schien, so gaben wir, sowohl Traddles als ich, eine Art Antwort. Traddles Worte waren unhörbar. Ich glaube, ich bemerkte, dass es für alle Beteiligte höchst ehrenvoll sei. Was ich damit meinte, weiß ich nicht im Mindesten. »Schwester Lavinia«, sagte Miss Clarissa, die jetzt ihr Herz erleichtert hatte, »du kannst fortfahren, meine Liebe.« Miss Lavinia fuhr fort. »Mr. Copperfield, meine Schwester Clarissa und ich haben diesen Brief in die reiflichste Erwägung gezogen und haben es nicht getan, ohne ihn zuletzt unserer Nichte zu zeigen und mit ihr den Inhalt zu besprechen. Ich bezweifle nicht, dass sie glaubten, sie liebten sie sehr.« »Glauben, Madame«, begann ich ganz begeistert, »oh!« Aber da mir Miss Clarissa einen Blick zuwarf, gerade wie ein Kanarienvogel, als wolle sie den Wunsch andeuten, ich solle das Orakel nicht unterbrechen, so bat ich um Verzeihung. »Liebe«, sagte Miss Lavinia und ersuchte ihre Schwester mit einem Blick um ihre Beistimmung, welche diese mit einem Kopfnicken nach jedem Satze gab, »gereifte Liebe, Hingebung, Verehrung finden nicht leicht einen Ausdruck. Ihre Stimme ist leise, sie ist bescheiden und zurückgezogen. Sie liegt im Hinterhalt und wartet und wartet. So ist die reife Frucht. Manchmal gleitet ein Leben hinweg und immer noch reift sie im Schatten.« Natürlich verstand ich damals noch nicht diese Anspielung auf ihre angebliche Erfahrung mit dem unglücklichen Pidger, aber ich erkannte aus dem Ernst, mit dem Miss Clarissa mit dem Kopfe nickte, dass man großes Gewicht auf diese Worte legte. »Die Leichten, denn ich nenne sie im Vergleich mit solchen Empfindungen leicht, die leichten Neigungen der jungen Leute«, fuhr Miss Lavinia fort, »sind Staub verglichen mit Felsen, weil es so schwer ist zu erfahren, ob sie von Dauer sind oder einen wahren Grund haben, war meine Schwester Clarissa und ich lange ungewiss, Mr. Copperfield und Mr. Traddles«, sagte mein Freund, da er einem Blick auf sich begegnete. »Ich bitte um Verzeihung. Vom Inner Temple, glaube ich«, sagte Miss Clarissa und sah wieder in den Brief. Traddles sagte allerdings und wurde ziemlich rot im Gesicht. Obgleich ich noch keine ausdrückliche Aufmunterung erhalten hatte, so glaubte ich doch in den beiden kleinen Schwestern und vornehmlich in Miss Lavinia eine große Neigung zu erkennen, diesen neuen, fruchtbaren Gegenstand häuslichen Interesses zu genießen und so viel als möglich daraus zu machen, was mir ziemlich viel Hoffnung gab. Mir schien es, als ob Miss Lavinia außerordentliche Lust daran finden musste, zwei junge Liebende wie Dora und mich zu leiten, und dass Miss Clarissa nicht weniger Genuss haben musste, wenn sie dieses Leiten mit ansah und mit ihrem besonderen Zweige des Gegenstandes sich einmischte, so oft der Geist sie dazu trieb. Diese Betrachtung flößte mir nun den Mut ein, um auf das Lebhafteste zu beteuern, dass ich Dora mehr liebe, als ich sagen oder jemand glauben könne, dass alle meine Freunde wüssten, wie sehr ich sie liebte, dass meine Tante, Agnes, Traddles, jeder, der mich kannte, wüssten, wie ich sie liebte und wie ernst mich diese Liebe gemacht hatte. Zur Bestätigung dieser Beteuerungen wendete ich mich an Traddles, und Traddles wurde so lebhaft, als ob er mitten in einer parlamentarischen Debatte wäre, und benahm sich ganz großartig, indem er meine Worte in guten, bestimmten Worten und mit einer einfachen, verständigen Manier bestätigte, was offenbar einen günstigen Eindruck machte. Ich spreche, wenn ich es mir erlauben darf, zu sagen, wie jemand, der einige Erfahrung hat von solchen Dingen, sagte Traddles, denn ich bin selbst mit einer jungen Dame verlobt, eine von 10 Schwestern unten in Devonshire, und sehe bis jetzt noch keine Möglichkeit, wann unser Verhältnis zu einem Abschluss kommen soll. »Sie werden gewiss bestätigen können, Mr. Traddles, was ich vorhin von der Liebe sagte, die bescheiden und zurückhaltend ist. Welche wartet und wartet«, bemerkte Miss Lavinia, die ihn offenbar mit neuer Teilnahme ansah. »Vollkommen, Madame«, sagte Traddles. Miss Clarissa sah Miss Lavinia an und schüttelte ernst den Kopf. Miss Lavinia sah mit Selbstbewusstsein Miss Clarissa an und seufzte leise. »Schwester Lavinia«, sagte Miss Clarissa, »nimm mein Riechfläschchen.« Miss Lavinia brachte sich mit ein paar Zügen an dem Fläschchen wieder zum Leben, während welcher Zeit Traddles und ich mit großer Teilnahme zusahen, und fuhr dann mit etwas schwacher Stimme fort. »Meine Schwester und ich sind lange ungewiss gewesen, Mr. Traddles, was wir bei der Neigung, bei der vielleicht bloß eingebildeten Neigung von 2 so sehr jungen Leuten wie Ihr Freund Mr. Copperfield und unsere Nichte ist, tun sollten.« »Unsers Bruders Francis Kind«, bemerkte Miss Clarissa, »wenn unsers Bruders Francis Gattin es während ihres Lebens passend gefunden hätte, obgleich sie ein ganz unbezweifeltes Recht hatte, ganz nach Belieben zu handeln, die Familie an ihre Mittagstafel einzuladen, so würden wir unseres Bruders Francis Kind gegenwärtig besser kennen. Schwester Lavinia, fahre fort.« Miss Lavinia wendete meinen Brief um, so dass sie die Adresse vor Augen hatte, und blickte durch ihr Augenglas nach ein paar Notizen, die sie dort aufgezeichnet hatte. »Ich glaube, wir tun gut, Mr. Traddles«, sagte sie, »diese Empfindungen der Probe unserer eigenen Beobachtung zu unterwerfen. Vor der Hand kennen wir dieselben nicht und sind nicht in der Lage zu beurteilen, inwieweit sie der Wirklichkeit angehören. Deshalb sind wir geneigt, soweit auf Mr. Copperfields Vorschlag einzugehen, dass wir seine Besuche hier gestatten.« »Niemals werde ich Ihre Güte vergessen, verehrte Damen«, rief ich aus, um eine unendliche Last der Besorgnis erleichtert. »Aber«, fuhr Miss Lavinia fort, »aber wir wünschen diese Besuche vor der Hand so angesehen zu werden, Mr. Traddles, als ob sie uns gelten. Wir müssen uns hüten, eine förmliche Verlobung zwischen Mr. Copperfield und unserer Nichte anzuerkennen, bis wir eine Gelegenheit gehabt haben.« »Bis du eine Gelegenheit gehabt hast, Schwester Lavinia«, sagte Miss Clarissa. »Nun, wie du willst«, stimmte Miss Lavinia mit einem Seufzer bei, »bis ich eine Gelegenheit gehabt habe, sie zu beobachten.« »Copperfield«, sagte Traddles zu mir gewendet, »du siehst gewiss ein, dass nichts verständiger oder billiger sein kann.« »Nichts«, rief ich aus, »ich bin aus tiefste dankbar dafür.« »Bei dieser Lage der Sache«, sagte Miss Lavinia und sah wieder auf ihre Notizen, »und indem wir seine Besuche nur unter dieser Bedingung gestatten, müssen wir von Mr. Copperfield eine bestimmte Versicherung bei seinem Ehrenwort verlangen, dass er sich mit unserer Nichte ohne unser Wissen auf keine andere Weise in Vernehmen setzt, dass kein Plan in Bezug auf unsere Nichte entworfen wird, ohne dass er uns erst vorgelegt wird.« »Dir, Schwester Lavinia«, unterbrach sie Miss Clarissa. »Wie du willst«, sagte Miss Lavinia mit Resignation, »mir und unsere Billigung erhält. Wir müssen dies zu einer ausdrücklichen und ernstlichen Bedingung machen, die um keinen Preis verletzt werden darf. Wir wünschten, Mr. Copperfield heute mit einem vertrauten Freunde bei uns zu sehen«, mit einer Verbeugung gegen Traddles, der sie erwiderte, »damit über diese Sache kein Zweifel oder Missverständnis entsteht. Wenn Mr. Copperfield oder Sie, Mr. Traddles, den mindesten Anstand nehmen, dieses Versprechen zu geben, so bitte ich Sie, sich die Sache erst zu überlegen.« In der höchsten Begeisterung rief ich aus, dass kein Augenblick Bedenkzeit nötig sei. Ich gab das verlangte Versprechen in der leidenschaftlichsten Weise, rief Traddles zum Zeugen an und nannte mich den verabscheuungswürdigsten Menschen, wenn ich es jemals nur im Mindesten verletzte. »Ich bitte Sie«, sagte Miss Lavinia und hielt die Hand empor. »Ehe wir das Vergnügen hatten, die beiden Herren bei uns zu sehen, beschlossen wir, sie zur Erwägung dieses Punktes eine Viertelstunde allein zu lassen. Sie werden uns erlauben, uns zurückzuziehen.« Vergebens beteuerte ich, dass keine Überlegung notwendig sei. Sie bestanden darauf, sich auf eine Viertelstunde zu entfernen. So hüpften denn die beiden kleinen Vögel mit großer Würde hinaus und ließen mich mit Traddles im Zimmer, um die Glückwünsche meines Freundes zu empfangen und in einem Gefühle zu schweben, als wäre ich in die Regionen ewigen Glücks versetzt. Genau mit dem Ablauf einer Viertelstunde traten sie mit derselben Würde, wie sie gegangen waren, wieder ein. Sie waren fortgerauscht, als ob ihre Kleider von Herbstblättern gemacht wären, und kamen in derselben Weise wieder hereingerauscht. Ich verpflichtete mich jetzt noch einmal an den vorgeschriebenen Bedingungen festzuhalten. »Schwester Clarissa«, sagte Miss Lavinia, »das Übrige ist deine Sache.« Miss Clarissa, die jetzt ihre Arme zum ersten Mal auseinandernahm, ergriff den Brief und sah auf die Notizen. »Wir werden uns glücklich schätzen«, sagte Miss Clarissa, »Mr. Copperfield jeden Sonntag zum Essen bei uns zu sehen, wenn es ihm passend ist. Wir speisen um 3 Uhr.« Ich verbeugte mich. »Im Laufe der Woche«, sagte Miss Clarissa, »werden wir uns glücklich schätzen, Mr. Copperfield zum Tee zu sehen. Unsere Stunde ist 6:30.« Ich verbeugte mich abermals. »Zweimal in der Woche«, sagte Miss Clarissa, »aber in der Regel nicht öfter.« Ich verbeugte mich wieder. »Miss Trotwood«, sagte Miss Clarissa, »von der in Mr. Copperfields Briefe Erwähnung geschieht, wird uns vielleicht besuchen. Wenn Besuche besser sind für das Wohl aller Beteiligten, so nehmen wir gern Besuche an und erwidern sie. Wenn es besser ist für das Wohl aller Beteiligten, dass keine Besuche stattfinden, wie es bei unserem Bruder Francis und seiner Familie der Fall war, so ist das etwas ganz anderes.« Ich sagte ihnen, dass meine Tante sich stolz und glücklich schätzen würde, ihre Bekanntschaft zu machen, obgleich ich gestehen muss, ich war nicht ganz sicher, ob sie gut zusammenpassen würden. Da die Bedingungen jetzt festgestellt waren, sprach ich meinen Dank in der wärmsten Weise aus und ergriff zuerst Miss Clarissas und dann Miss Lavinias Hand und drückte sie beide an die Lippen. Miss Lavinia stand dann auf, bat Mr. Traddles, uns für einen Augenblick zu entschuldigen und forderte mich auf, ihr zu folgen. Ich gehorchte zitternd vor Aufregung und trat mit ihr in ein anderes Zimmer. Dort fand ich meine herrliche Kleine hinter der Tür sich die Ohren zuhaltend und das liebliche Gesichtchen der Wand zugekehrt und Jip im Tellerwärmer den Kopf in ein Handtuch gebunden. Oh, wie schön war sie in ihrem schwarzen Hauskleide und wie sie anfangs schluchzte und weinte und nicht hinter der Tür hervor wollte. Wie wir uns liebten, als sie endlich hervorkam, und wie selig ich war, als wir Jip aus dem Tellerwärmer hervorholten und ihn sehr stark niesend dem Licht wieder schenkten. Und wir alle drei wieder beisammen waren. »Liebste Dora, jetzt bist du für immer mein.« »Oh, ich bitte dich«, sagte Dora, »ich bitte dich.« »Bist du nicht für immer mein, Dora?« »Oh ja, natürlich«, rief Dora, »aber ich bin so erschrocken.« »Erschrocken, Liebste? Oh ja, ich kann ihn nicht ausstehen«, sagte Dora. »Warum geht er nicht fort?« »Wer denn, mein Leben?« »Dein Freund«, sagte Dora. »Es geht ihm ja gar nichts an, wie einfältig er sein muss.« Liebe Dora, nichts konnte so liebenswürdig sein als ihre kindisch tändelnde Weise. Er ist der beste Kerl von der Welt. Ach, aber wir brauchen keine besten Kerle, schmollte Dora. Liebe Dora, sagte ich, du wirst ihn bald besser kennenlernen und er wird dir gefallen. Und auch meine Tante wird bald kommen und auch an ihr wirst du viel Gefallen finden, sobald du sie kennenlernst. »Oh nein, bitte bringe sie nicht her«, sagte Dora, gab mir ein erschrockenes Küsschen und faltete die Hände. »Oh bitte nein, ich weiß, sie ist eine böse, unheilstiftende alte Frau. Bringe sie nicht mit, Dodie«, was eine Abkürzung von David sein sollte. Ich sah wohl, Vorstellungen halfen jetzt nichts. So lachte ich und bewunderte sie und war sehr verliebt und sehr glücklich. Und sie zeigte mir Jips neues Kunststück, wie er in einer Ecke auf den Hinterbeinen stehen konnte. Er tat es etwa so lange, als ein Blitz leuchtet und fiel dann wieder zusammen. Und ich weiß nicht, wie lange ich da geblieben wäre, ohne an Traddles zu denken, wenn Miss Lavinia mich nicht geholt hätte. Miss Lavinia liebte Dora sehr. Sie sagte mir, Dora sehe fast ganz aus wie sie selbst in diesem Alter. Sie musste sich sehr verändert haben und behandelte Dora gerade, als ob sie eine Puppe wäre. Ich wollte Dora bereden, sich Traddles vorstellen zu lassen, aber als ich es zur Sprache brachte, lief sie fort in ihr Zimmer und schloss sich ein. So begab ich mich wieder zu Traddles ohne sie und ging mit ihm fort wie auf Luft. »Es konnte nicht befriedigender ausfallen«, sagte Traddles, »und es sind gewiss ein paar ganz angenehme alte Damen. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn du Jahre vor mir heiratetest, Copperfield.« »Spielt deine Sophie ein Instrument, Traddles?«, frug ich im Stolz meines Herzens. »Sie spielt das Pianoforte gut genug, um es ihren kleinen Schwestern zu lehren«, sagte Traddles. »Singt sie?«, frug ich. »Nun, manchmal singt sie Balladen, um die anderen etwas aufzuheitern, wenn sie nicht bei guter Laune sind«, sagte Traddles, »nichts Künstlerisches.« »Singt sie nicht zur Gitarre?«, sagte ich. »Oh Gott, nein«, sagte Traddles. »Malt sie?« »Durchaus nicht«, sagte Traddles. Ich versprach Traddles, dass er Dora singen hören und ihre Zeichnungen von Blumen sehen sollte. Er sagte, es würde ihm große Freude machen, und wir gingen in der vortrefflichsten Stimmung Arm in Arm nach Hause. Ich munterte ihn auf, mir unterwegs von Sophien zu erzählen, was er mit einem liebevollen Vertrauen auf sie tat, das ich sehr bewunderte. Ich verglich sie innerlich mit Dora und fühlte mich bei dem Vergleich nicht wenig befriedigt, aber ich gab offen zu, dass sie ein vortreffliches Mädchen für Traddles sein müsse. Natürlich machte ich meine Tante sofort mit dem erfolgreichen Ausklang der Konferenz und mit allem, was im Verlauf desselben gesprochen und getan worden war, bekannt. Sie fühlte sich glücklich, mich glücklich zu sehen und versprach unverzüglich, bei Doras Tanten einen Besuch zu machen. Aber sie machte an diesem Abend einen so langen Spaziergang durch unsere Zimmer, während ich an Agnes schrieb, dass ich zu fürchten anfing, sie wollte bis zum Morgen spazieren gehen. Mein Brief an Agnes war innig und dankbar und erzählte alle guten Wirkungen, welche die Befolgung ihres Rates für mich gehabt hatte. Sie antwortete mir mit umgehender Post. Ihr Brief war hoffnungsvoll, innig und heiter. Sie war von dieser Zeit an immer heiter. Ich hatte jetzt die Hände voller als je. Bei meinen täglichen Wanderungen nach Highgate war Putney ziemlich weit entfernt und ich wünschte natürlich so oft als möglich dort zu sein. Da die vorgeschlagenen Teebesuche ganz unausführbar waren, erlangte ich von Miss Lavinia die Erlaubnis, jeden Sonnabendnachmittag einen Besuch zu machen, ohne dass mir deswegen meine Sonntage gekürzt wurden. So wurde mir der Schluss jeder Woche eine köstliche Zeit, und die sehnsüchtige Erwartung dieser Tage half mir durch die übrigen Tage der Woche. Kein geringer Trost war es mir, dass meine Tante und Doras Tanten im Ganzen viel besser miteinander auskamen, als ich erwartet hatte. Meine Tante stattete ihren versprochenen Besuch wenige Tage nach der Konferenz ab, und wenige Tage später besuchten Doras Tanten sie in gehöriger Form. Ähnliche, aber weniger zeremoniöse Besuche fanden später gewöhnlich in Zwischenräumen von 3 oder 4 Wochen statt. Freilich entsetzte meine Tante Doras Tanten sehr dadurch, dass sie alle Fiakers höchlich verachtete und zu ungewöhnlichen Zeiten, kurz nach dem Frühstück oder unmittelbar vor dem Tee, nach Putney hinausging. Oder dass sie ihren Hut so trug, wie es ihrem Kopfe gerade bequem war, ohne sich im Geringsten um die Vorurteile der Zivilisation über diesen Gegenstand zu kümmern. Aber Doras Tanten waren bald darin einig, dass sie in meiner Tante eine exzentrische und etwas männliche Dame mit einem kräftigen Verstand sahen, und obgleich meine Tante gelegentlich Doras Tanten durch ketzerische Meinungsäußerungen über verschiedene Punkte des Zeremoniells kränkte, so liebte sie mich doch zu sehr, um nicht einige ihrer kleinen Eigenheiten der allgemeinen Harmonie aufzuopfern. Jip war das einzige Mitglied unserer kleinen Gesellschaft, das sich durchaus nicht in die Umstände fügen wollte. So oft er meine Tante sah, zeigte er sofort jeden Zahn in seinem Maule, zog sich unter einen Stuhl zurück und knurrte unaufhörlich und unterbrach sich nur dann und wann mit einem kläglichen Geheul, als wenn sie wirklich seinen Gefühlen zu viel zumutete. Alles wurde an ihm versucht. Liebkosen, Schelten, Schlagen, und einmal wurde er sogar nach der Buckinghamstraße gebracht, wo er aber zum Schrecken aller Zusehenden sofort auf die beiden Katzen losstürzte, doch er konnte sich nie überwinden, die Gesellschaft meiner Tante zu ertragen. Manchmal glaubte er, seine Abneigung überwunden zu haben, und war ein paar Minuten lang ganz liebenswürdig. Aber dann reckte er sein Stumpfnäschen in die Luft und heulte so erbärmlich, dass uns nichts übrig blieb, als ihm die Augen zu verbinden und ihn in den Tellerwärmer zu setzen. Endlich band ihn Dora regelmäßig in ein Handtuch ein und steckte ihn in den Tellerwärmer, so wie meine Tante sich an der Tür zeigte. Etwas machte mir große Sorge, als wir so im stillen Glück fortlebten, nämlich, dass Dora einmütig wie eine hübsche Puppe oder Spielzeug behandelt wurde. Meine Tante, an die sie sich allmählich gewöhnte, nannte sie immer Blümchen, und Miss Lavinia fand ihr einziges Vergnügen darin, sie zu bedienen, ihr das Haar zu kräuseln, Putz für sie zu machen und sie wie ein Schoßkind zu behandeln. Die Schwester folgte natürlich Miss Lavinias Beispiel. Es kam mir sehr seltsam vor, aber alle schienen Dora ziemlich so zu behandeln, wie Dora Jip behandelte. Ich nahm mir vor, mit Dora darüber zu sprechen, und als wir einmal zusammen spazieren gingen, denn nach einiger Zeit hatte uns Miss Lavinia erlaubt, allein auszugehen, sagte ich zu ihr, dass ich wünschte, sie könnte sie bewegen, sie anders zu behandeln. Denn du weißt ja, Liebe, stellte ich ihr vor, du bist kein Kind. »Oh«, sagte Dora, »jetzt wirst du bös.« »Bös, meine Liebe?« »Sie sind gewiss recht gut gegen mich«, sagte Dora, »und ich bin sehr glücklich.« »Nun ja, aber teuerstes Leben«, sagte ich, »du könntest sehr glücklich sein und doch vernünftig behandelt werden.« Dora warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu, der allerliebste Blick, und fing dann an zu schluchzen und sagte, wenn sie mir nicht gefiele, warum ich mich dann mit ihr verlobt hätte und warum ich nicht fortginge, wenn ich sie nicht ausstehen könnte. Was konnte ich nun anders tun, als ihr die Tränen wegküssen und ihr beteuern, wie sehr ich sie liebte? »Ich bin gewiss sehr weich«, sagte Dora. »Du solltest nicht hart gegen mich sein, Dodie.« »Hart, geliebtes Mädchen, als ob ich um die Welt hart gegen dich sein wollte oder könnte.« »Dann darfst du mich nicht ausschelten«, sagte Dora und machte ein Rosenknöspchen aus ihrem Munde. »Und ich will gut sein.« Es freute mich, dass sie mich gleich darauf aus freien Stücken bat, ihr das früher erwähnte Kochbuch zu bringen und ihr zu zeigen, wie man Rechnung führt, wie ich es früher versprochen hatte. Ich brachte bei meinem nächsten Besuch das Buch mit. Ich hatte es erst hübsch binden lassen, damit es weniger trocken und einladender aussähe, und als wir auf der Heide spazieren gingen, zeigte ich ihr ein altes Haushaltungsbuch von meiner Tante und gab ihr eine Brieftasche, eine niedliche Bleistifthülse und ein Kästchen mit Bleistiften, damit sie das Haushalten lerne. aber das Kochbuch machte Dora Kopfweh und die Zahlen pressten ihr Tränen aus. »Sie ließen sich nicht addieren«, sagte sie. So löschte sie sie weg und zeichnete lauter kleine Sträußchen und Porträts von mir und Jip in die Tafeln. Dann versuchte ich scherzend mündlichen Unterricht in Haushaltungssachen, als wir eines Sonntagsnachmittags spazieren gingen. Wenn wir an einem Fleischerladen vorbeigingen, frug ich zum Beispiel: »Nun denke einmal, meine Liebe, wir wären verheiratet und du wolltest zum Mittagessen einen Schöpsstoß kaufen. Würdest du wohl wissen, wie man ihn kauft?« Meiner hübschen kleinen Dora-Gesicht wurde bedenklich und sie machte ein Rosenknöspchen mit ihrem Munde, als ob sie viel lieber meinen Mund mit einem Kuss geschlossen hätte. »Würdest du wohl wissen, wie man ihn kauft?« wiederholte ich dann vielleicht, wenn ich recht unbeugsam war. Dora dachte ein wenig nach und antwortete dann mit großem Triumph: »Nun, der Fleischer weiß ja, wie er ihn zu verkaufen hat. Und was brauche ich da zu wissen? Ach, du närrischer Mensch!« Ein andermal, als ich Dora des Kochbuchs eingedenk frug, was sie wohl tun würde, wenn wir einmal verheiratet wären, und ich sagte, ich möchte gern ein delikates irisches Ragout, gab sie zur Antwort, dass sie der Köchin heißen würde, es zu machen. Und dann faltete sie ihre kleinen Hände auf meinem Arm und lachte so reizend, dass sie liebenswürdiger war als je. Der Hauptnutzen des Kochbuchs blieb daher der, dass es in eine Ecke gelegt wurde, damit Jip darauf schöner machen konnte. Aber Dora freute sich so sehr, als sie ihn abgerichtet hatte, es endlich ordentlich schöner zu machen und zugleich die Bleistifthülse im Munde zu halten. Und wir griffen wieder zur Gitarrenschachtel und zum Blumenmalen und den Liedern vom Niemals aufhören zu tanzen, ta-la, und waren so glücklich, als die Woche lang war. Manchmal wünschte ich, ich könnte mir das Herz fassen, Miss Lavinia zu sagen, sie behandle das Kleinod meines Herzens zu sehr wie ein Spielzeug. Und ich erwachte, möchte ich sagen, manchmal wie aus einem Traum mit dem überraschenden Gefühl, dass ich mich des allgemeinen Fehlers schuldig gemacht hatte und sie ebenfalls wie ein Spielzeug behandelte, aber nur selten. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 18. Januar 2025.